Horrorfilme sich reinzuziehen, stundenlang, das gehört unter Jugendlichen mit zu den beliebtesten Beschäftigungen. Keine Videothek, die nicht neben Sex and Crime ein Regal für diese Streifen des Schreckens freihält. In der Evangelischen Akademie im idyllisch gelegenen Arnoldshain im Taunus grübelten wieder einmal Experten über die Lust am Grauen. Sie ließen sich von Horrorvideos berieseln und Patrick Conley war mit dabei. Also ich muss dazu sagen, ich gucke eigentlich keine richtigen Horrorfilme, sondern nichts, was eigentlich so über Stephen King-Filme hinausgeht. Und da ist es halt so, dass ich finde, der Reiz daran ist auch ein bisschen, ja, das Übliche, so wie Autorennen. Und vor allen Dingen ist es ja auch immer so, wenn man in der Gruppe so einen Film guckt, dass da ziemlich viel gelacht wird, ist ja eigentlich dann auch recht lustig, wenn da reihenweise die Leute umgebracht werden. Aussagen wie diese lassen Eltern und Lehrern die Haare zu Berge stehen. Die Lust am Grauen, die viele Jugendliche bei Horrorfilmen ausleben, bleibt ihnen unverständlich. In Arnoldshain, bei der Tagung der Evangelischen Akademie, kamen die Ängste der Pädagogen deutlich zur Sprache. Die häufigste Frage an die Referenten: Wie wirken Horrorfilme auf Jugendliche? Was Horrorfilme eigentlich sind, interessiert ihr dagegen weniger. Ich habe mich noch nie darum bemüht, mal einen zu sehen, aus diesem Grund, weil ich es nicht sehen will. Die Vorstellung, dass jeder, der sich über einen längeren Zeitraum hinweg regelmäßig Horrorfilme ansieht, früher oder später die Kettensäge auspackt und seine Nachbarn massakriert, greift zu kurz. Zuschauer identifizieren sich in der Regel eher mit den Opfern als mit den Tätern. Das Desinteresse an Struktur und Inhalt der Filme, verbunden mit dem Wunsch, alte Klischees aufzuwärmen, brachten bei der Tagung in Arnoldshain Cineasten wie Manfred Riepe in Rage. Obwohl die Leute ein Interesse haben, sich auseinanderzusetzen, hat man doch als jemand, der sich ein bisschen auskennt, das Gefühl einer Mafia der Sozialpädagogen, die gar nicht richtig sich in Medias Res begeben wollen. Freddy Krüger ist einer der Stars in der Horrorszene. Ein Kindermörder, der vor Jahren von aufgebrachten Eltern gelyncht wurde und sich dafür jetzt in die Träume von Schülern einschleicht und dort sein Unwesen treibt. Geschickt jongliert der Film mit den verschiedenen Wahrnehmungsebenen. Nie weiß man genau, wo beginnt die Traumwelt und was ist Realität. Eins, zwei, Freddy, komm vorbei. Bei Horrorfilmen unterscheidet man zwischen Gore und Splatter. Gore-Filme beschränken sich darauf, die Folge von Gewalt zu zeigen, während bei Splatter auch die Handlung in allen Einzelheiten aufgezeichnet wird. Ein Grund für den Erfolg der Horrorfilme mag im Stumpfsinn des offiziellen Fernsehprogramms liegen. Während sich die einen Freitag der 13. oder The Texas Chainsaw Massacre auf Video reinziehen, läuft parallel dazu im privaten Fernsehen zur besten Sendezeit, ohne Blut, aber nicht weniger fragwürdig, eine der üblichen Vergewaltigungsszenen. Zwei Männer jagen einer jungen Frau hinterher, die, kaum wird sie zu Boden geworfen, bereitwillig die Beine spreizt. Na los, Isabel, erzähl doch schon. Die Typen fielen über mich her. Ich sage dem, jetzt zittern noch die Beine. Gegen die alltägliche Dumpf und Dummheit nimmt sich mancher Horrorfilm geradezu niveauvoll aus. Filme wie Videodrom und Dead Row Game Show nehmen den Medienkonsum bewusst auf die Schippe. Helmut Hartwig von der Hochschule der Künste in Berlin. Ich halte die Nivellierung und Verdummung von Wahrnehmung, wie sie durch die normalen Fernsehserien und das normale Fernsehen stattfindet, für viel gefährlicher als die Aktivierung durch Gewaltfilme.